Die Flutkatastrophe. NTV-Reporter sind in den Krisengebieten und berichten live. Stündlich die neuesten Pegelstände, Regenfälle und Unwetterwarnungen. Alles, was Sie über das Wetter wissen müssen. Rund um die Uhr bei NTV.